Gleich 6 Uhr und 21 Minuten. 9 Minuten vor 6:30. Bundeskanzler Erhard, der sich bei Bekanntwerden der schrecklichen Nachricht im Sonderzug von Paris nach Bonn befand, hat seinen für Anfang der kommenden Woche geplanten Besuch in den Vereinigten Staaten abgesagt. Noch vom Zuge aus richtete Erhard Beileidstelegramme an den neuen amerikanischen Präsidenten Johnson und an die Witwe Kennedys. Unmittelbar nach seiner Rückkehr sagte er: Meine verehrten Hörerinnen und Hörer, wir alle haben John F. Kennedy verloren. Worte können in dieser Stunde nicht ausdrücken, was wir alle an Schmerz und Trauer empfinden. In tiefer Erschütterung verneigen wir uns vor dem Toten, der die Ideale der westlichen Welt, Freiheit und Menschenwürde in so hervorragendem Maße verkörperte. Er war ein Freund und ein treuer Verbündeter des deutschen Volkes, das seine Unerschrockenheit und Standhaftigkeit gerade in schweren Stunden viel verdankt. Sein Besuch in Deutschland und besonders in Berlin bleibt unvergessen. Um John F. Kennedy trauern mit der amerikanischen Nation die ganze freie Welt und alle friedliebenden Menschen dieser Erde, seiner Frau, seinen Kindern und seiner ganzen Familie gilt unser tief empfundenes Mitgefühl. Das war eine Erklärung Bundeskanzler Erhards. Es ist 6:30 Uhr, 6:30. Wir bringen nun wieder Nachrichten. Der Tod des Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika, John F. Kennedy, hat bei den Menschen aller Nationen Bestürzung, Anteilnahme und Trauer ausgelöst. In Ost und West unterbrachen gestern Abend Rundfunk und Fernsehen ihre Programme, um der Öffentlichkeit über den tragischen Tod Kennedys zu berichten. Vor den diplomatischen Vertretungen der USA versammelten sich in vielen Ländern, darunter in Großbritannien und in der Sowjetunion, zahlreiche Menschen, um schweigend ihre Anteilnahme zu bekunden. Die Regierungen mehrerer Staaten ordneten Staatstrauer an. In Washington trafen in der vergangenen Nacht aus allen Erdteilen Beileidstelegramme ein. Aus den ersten Stellungnahmen der Staatsmänner in aller Welt sprach tiefe Betroffenheit und Sorge um die Zukunft. Die sterbliche Hülle Kennedys ist am späten Abend nach Washington übergeführt worden. Der Verstorbene wird im Weißen Haus aufgebahrt. Morgen erfolgt dann die Aufbahrung im Kuppelsaal des Kapitols. Die amerikanische Bevölkerung wird dort von ihrem toten Staatsoberhaupt Abschied nehmen. Die Trauerfeierlichkeiten für John F. Kennedy sind für Montag angesetzt. Der Erzbischof von Boston, Kardinal Cushing, wird das Pontifikaltotenamt lesen. John F. Kennedy ist gestern Abend um 20 Uhr mitteleuropäischer Zeit in einem Krankenhaus in Dallas im Bundesstaat Texas den schweren Verletzungen erlegen, die er kurze Zeit zuvor bei einem Attentat erlitten hatte. Der Mordanschlag wurde verübt, als Kennedy in einem offenen Wagen durch die Innenstadt fuhr. Von einem Haus aus wurden mehrere Schüsse auf ihn abgegeben. Der schwer verletzte Präsident und der gleichfalls von Schüssen getroffene Gouverneur von Texas, Connally, wurden sofort in ein Krankenhaus gebracht. Um 20 Uhr verstarb Kennedy, nachdem er von einem Priester die Sterbesakramente erhalten hatte. Gemäß der Verfassung der Vereinigten Staaten ist Lyndon Johnson, der bisherige Vizepräsident, als Nachfolger Kennedys vereidigt worden. Zur Übernahme der Staats- und Regierungsgeschäfte ist Johnson, der sich während des Mordanschlages ebenfalls in der Wagenkolonne Kennedys befand, in Washington eingetroffen. Mit ihm flog Mrs. Kennedy, die das Attentat auf ihren Gatten miterlebte, in die amerikanische Bundeshauptstadt. Lyndon Johnson versicherte in einer Ansprache, er wolle sein Bestes tun, um der neuen und schweren Verantwortung gerecht zu werden. Wörtlich sagte er, dies ist ein schwerer Augenblick für die ganze Menschheit. Wir haben einen Verlust erlitten, der unermesslich ist. Die Fraktionsvorsitzenden beider Parteien im Kongress haben Johnson ihre volle Unterstützung bei seiner Arbeit zugesichert. Die amerikanische Polizei, die in höchste Alarmbereitschaft versetzt wurde, hat in den Abendstunden den 24-jährigen Lee Oswald festgenommen, der verdächtigt wird, an dem Attentat auf Kennedy beteiligt gewesen zu sein. Oswald hatte kurz nach dem Mordanschlag auf den Präsidenten einen Polizeibeamten erschossen. In einem ersten Verhör stritt er jede Schuld an dem Attentat auf Kennedy ab. Auf Anordnung der amerikanischen Regierung wurde ferner in den Abendstunden die Grenze nach Mexiko geschlossen. In den Städten vieler Länder der Welt hatten sich nach Bekanntwerden des Ablebens von John F. Kennedy trauernde Menschen auf den Straßen versammelt. In der Millionenstadt New York kam es zu Verkehrsstauungen. Papst Paul VI., der eine Seelenmesse für Kennedy lesen will, erklärte, »Wir sind zutiefst betroffen über dieses grausige Verbrechen, das ein großes und zivilisiertes Land betroffen hat.« Im UN-Hauptquartier gedachten Generalsekretär U Thant und die UN-Delegierten des verstorbenen Präsidenten. Der Generalsekretär der NATO, Sticker, erklärte, »Der Tod Kennedys sei ein tragischer Verlust für die ganze westliche Welt.« Der Präsident der beratenden Versammlung des Europarates, Flernin, sagte, Die Mitgliedstaaten seien von dem harten Schlag, der die gesamte amerikanische Nation betroffen habe, schmerzlich berührt. Königin Elisabeth von England hat Mrs. Kennedy eine Beileidsbotschaft übersandt und gleichzeitig eine einwöchige Hoftrauer angeordnet. In einer offiziellen Verlautbarung aus dem Amt des britischen Premierministers hieß es, man habe mit größtem Entsetzen von der Ermordung des Präsidenten der Vereinigten Staaten erfahren. Staatspräsident de Gaulle erklärte, das französische Volk nehme aufrichtigen Anteil an dem Verlust, der Amerika betroffen habe. In Kanada wurde eine Tagung des Parlaments zum Zeichen des Beileids unterbrochen. Der amtierende italienische Ministerpräsident Leone würdigte John F. Kennedy als einen Vorkämpfer der Ideale von Demokratie, Freiheit und Gleichheit. Der belgische Ministerpräsident Lefebvre wies in einer Rundfunkerklärung auf die Bemühungen Kennedys hin, in Kontakten mit der Sowjetunion zu einer Entspannung in der Welt zu kommen. Er sagte, die Nachricht vom Tode des Präsidenten sei für die freie Welt besonders tragisch. Der dänische Ministerpräsident Krag bezeichnete Kennedy in einer Ansprache über das Fernsehen als den jungen, starken Führer der westlichen Welt, der mit großer moralischer Kraft den Frieden bewahrt habe. Der sowjetische Außenminister Gromyko versicherte dem amerikanischen Botschafter in Moskau Kohler seine tiefe Trauer und sein Mitgefühl für das amerikanische Volk. Ministerpräsident Chruschtschow hat eine Reise durch die Ukraine abgebrochen und befindet sich auf dem Wege nach Moskau. Vor dem Gebäude der amerikanischen Botschaft in Moskau und auf dem Roten Platz vor dem Kreml hatte sich gegen Mitternacht eine in Schweigen verharrende Menschenmenge eingefunden. In Polen haben Staatspräsident Sawatzki und Ministerpräsident Cyrankiewicz ihre tiefe Anteilnahme ausgedrückt. Der jugoslawische Staatschef Tito hat angeordnet, dass der heutige Tag in Jugoslawien als offizieller Trauertag begangen wird. Der ägyptische Präsident Nasser bezeichnete den Tod Kennedys als eine schmerzliche Tragödie für die Welt. Auch in allen Teilen der Bundesrepublik, einschließlich West-Berlins, ist die Nachricht vom Tode John F. Kennedys mit Bestürzung und Erschütterung aufgenommen worden. Bundeskanzler Erhard, der für morgen eine Sondersitzung des Kabinetts zum Gedenken an den verstorbenen Präsidenten einberufen hat, sagte wörtlich, wir alle haben John F. Kennedy verloren. Wir verneigen uns vor dem Toten, der die Ideale der westlichen Welt, der Freiheit und Menschenwürde in so außerordentlichem Maße verkörpert hat. Seine geplanten politischen Besprechungen in den Vereinigten Staaten hat der Kanzler angesichts des Geschehens abgesagt. Für die gesamte Bundesrepublik einschließlich West-Berlins wurde Staatstrauer angeordnet. In Beileidsbekundungen haben Sprecher der Parteien, der Landesregierungen, der Verbände und Organisationen die großen Verdienste John F. Kennedys um das deutsche Volk und die freie Welt gewürdigt. Der Vizekanzler und Bundesminister für gesamtdeutsche Fragen Mende betonte, die Deutschen beiderseits von Mauer und Stacheldraht verneigten sich in tiefer Trauer und Anteilnahme. Bundespräsident Lübcke erklärte vor Antritt seines Rückfluges von den Philippinen nach Bonn, nicht allein die Vereinigten Staaten, sondern die gesamte Weltbevölkerung habe einen bedeutenden Führer verloren. Bundestagspräsident Gerstenmaier sagte, die Stimme der Dankbarkeit vereinige sich mit dem Gefühl einer großen und aufrichtigen Trauer. Der DGB-Vorsitzende Rosenberg brachte im Namen der 6,5 Millionen organisierten Arbeitnehmer seine Erschütterung zum Ausdruck. In zahlreichen Städten des Bundesgebietes kam es zu spontanen Trauerkundgebungen der Bevölkerung und zum Abbruch von Theater- und Sportveranstaltungen. Vor etwa 60.000 Berlinern, die sich im Anschluss an einen stillen Fackelzug durch die Innenstadt nach Mitternacht vor dem Schöneberger Rathaus versammelt hatten, sagte der regierende Bürgermeister Brandt, die ganze Menschheit habe den Mann verloren, von dem so viele erwartet hätten, er werde ihr auf dem Wege zu einem gerechten Frieden voranhelfen. Die Berliner hätten in John F. Kennedy ihren besten Freund verloren. In die Kondolenzlisten, die am Rathaus auslagen, zeichneten sich noch in der Nacht Tausende von Menschen ein. Viele Berliner legten auf den Stufen des Rathauses Blumen nieder. Der regierende Bürgermeister ersuchte die Bevölkerung, zum Zeichen der Trauer für John F. Kennedy heute Abend um 19 Uhr brennende Kerzen in die Fenster zu stellen. Um 17 Uhr soll einem Aufruf des Berufsschulparlaments folgend ein Schweigemarsch vom Platz der Luftbrücke aus über die Dudenstraße, Kolonnenstraße, die Hauptstraße und die Dominikusstraße zum Rathaus Schöneberg führen. Der evangelische Bischof von Berlin-Brandenburg, Dibelius, wird um 18 Uhr in der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche ein Wort des Gedenkens für den verstorbenen amerikanischen Präsidenten sprechen. Der Gesamtverband des Berliner Einzelhandels hat die ihm angeschlossenen Firmen aufgefordert, zum Zeichen der Trauer heute Abend die Reklamebeleuchtungen abzuschalten und die Schaufenster nur mit Notbeleuchtungen zu versehen. Im amerikanischen Hauptquartier in Berlin-Dahlem, Klee-Allee, Ecke Argentinische Allee, wird das Kondolenzbuch für den verstorbenen Präsidenten der Vereinigten Staaten heute von 16 bis 19 Uhr sowie morgen zwischen 9 und 19 Uhr zur Einzeichnung für die Berliner Bevölkerung ausliegen. Es wird 6 Uhr und 42 Minuten. Meine Damen und Herren, ich darf heute Morgen wieder Pfarrer Joachim Heichen hier im Studio begrüßen. Guten Morgen, Herr Pfarrer. Guten Morgen, Herr Prinz. Ich bitte nun für unsere Hörer um das Wort zum Tage. Guten Morgen, liebe Hörer. Mitten in den Nachrichten von dem Tod des amerikanischen Präsidenten, die seit gestern Abend alle Menschen zutiefst bewegen, steht nun heute Morgen das Wort zum Tage. Zu dem Tage, der auf jenen folgt, welcher wie tausend andere Tage begann und endete wie kaum einer zuvor. Ich möchte Sie am heutigen Morgen darum bitten, Ihr Gesangbuch zur Hand zu nehmen und das Lied aufzuschlagen Nummer 309 und mit mir gemeinsam die erste Strophe dieses Liedes zu beten. Mitten wir im Leben sind von dem Tod umfangen. Wen suchen wir, der Hilfe tu, dass wir Gnad erlangen? Das bist du, Herr, alleine. Uns reuet unsere Missetat, die dich, Herr, erzürnet hat. Heiliger Herre Gott, heiliger starker Gott, heiliger barmherziger Heiland, du ewiger Gott, lass uns nicht versinken in des bitteren Todes Not. Kyrie eleison. Ich habe mir dieses Gebetslied nicht selbst gesucht, liebe Hörer. Es ist das Lied, das die Kirche über die morgen beginnende Woche gesetzt hat. Der morgige Sonntag unterscheidet sich von den übrigen Sonntagen des Jahres. Die Kirche nennt ihn Ewigkeitssonntag. Viele von Ihnen, liebe Hörer, werden zu den Friedhöfen gehen und die Gräber der lieben Menschen schmücken, die durch den Tod von ihrer Seite genommen worden sind. Und Sie werden an diese lieben Menschen denken. Denken Sie dabei auch an die junge Frau, die mitten aus ihrer Freude und ihrem Glück herausgerissen worden ist, als ihr geliebter Mann von den tödlichen Geschossen zusammengebrochen vor ihr lag, als wär's ein Stück von ihr. Falten Sie die Hände und beten Sie mit diesen Liedworten. Heiliger, barmherziger Heiland, du ewiger Gott, lass uns nicht versinken in des bitteren Todes Not. Und schließen Sie in das Gebet auch den neuen Präsidenten der Vereinigten Staaten ein. Wir haben es gehört, dass er bereits als Nachfolger Kennedys vereidigt worden ist. Dieser Mann tritt in dieser Stunde dieses Amt an. Vergessen Sie das nicht, liebe Hörer. Wenn es wahr ist, dass John F. Kennedy dem Rassenfanatismus zum Opfer gefallen ist, dann bekommt dieses Gebetslied noch einen ganz besonderen Klang. Es ist in Deutschland oft und intensiv gebetet worden in der Zeit, als die christliche Kirche sich auflehnte gegen die Judenverfolgung und den Massenmord aus rassischen Gründen. Denn, so schreibt der Apostel Paulus im Galaterbrief im 3. Kapitel, Vers 26 und 27, ihr seid alle Gottes Kinder durch den Glauben an Christum Jesum. Hier ist kein Jude noch Grieche, hier ist kein Knecht noch Freier, ihr seid allzumal einer in Christo Jesu. Ist der Präsident Kennedy dafür gestorben, dann ist sein Tod der geschlichte Gehorsam dem Gebote Gottes gegenüber, das uns aufruft einzutreten für die Erniedrigten und Beleidigten und für den Frieden und die Freiheit in der Welt. Wenn heute Abend die Glocken der Kirchen den Ewigkeitssonntag einläuten und wenn die Kerzen in den Fenstern aufleuchten, dann sollen dieser Klang und dieses Licht uns zum Gebet vereinen. Und dann lasst uns weiterhin nicht vergessen, liebe Hörer, dass auch in das tiefste und undurchdringlichste Dunkel unseres Lebens das Licht Gottes hineinleuchtet, welches ist Christus der Herr. Er ist gestorben und am dritten Tage wieder auferstanden von den Toten, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Heiliger, barmherziger Heiland, du ewiger Gott, lass uns nicht versinken in des bitteren Todesnot. Kyrie eleison.